Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders MBC tat ein US-Soldat in Südkorea eine Südkoreanerin sexuelle Gewalt an. Der US-Soldat, der in der US-Luftwaffenbasis Osan dient, trieb am 1. April morgens in einem Hotel im Stadtteil Gangnam der Stadt Seoul mit einer südkoreanischen Frau sexuellen Missbrauch.